Der versiegelte Engel von Nikola Ljeskov. Gelesen von Schalkmar. 10. Kapitel. Für einen Menschen, der eine Wanderschaft unternimmt, ist der Weggefährte die wichtigste Angelegenheit. Mit einem guten und klugen Kameraden sind selbst die Kälte und der Hunger leichter zu ertragen. Mir ward diese Garbe durch den wunderbaren Jüngling Lewontisch zuteil. Wir machten uns zu Fuß auf den Weg. Wir trugen unsere Bündel, hatten eine hinreichende Summe Geldes bei uns und nahmen zum Schutze unseres Lebens und auch des Geldes einen alten, kurzen Säbel mit breiter Klinge mit, der uns für den Fall einer Gefahr immer begleitet hatte. Wir zogen wie Handelsleute unseres Weges und hatten für alle Fälle Ausflüchte bereit, hatten aber natürlich stets nur unsere Sache im Auge. Zuallererst waren wir in Klintzi und Slinker, kehrten dann bei einem der unseren in Oriol ein, aber nirgends hatten wir ein brauchbares Soldat, nirgends fanden wir einen guten Ikonmaler. So erreichten wir schließlich Moskau. Was soll ich sagen? Heil dir Moskau, heil dir ruhmvolle Zarin des alten Russlands. Aber wir Altgläubigen haben in dir keinen Trost gefunden. Ich spreche ungern davon, aber ich kann nicht verschweigen, dass wir in Moskau nicht den Geist antrafen, den wir erwartet hatten. Wir überzeugten uns mit jedem Tag mehr davon, dass die Altgläubigkeit dort nicht auf Liebe zum Guten und zur Wohlanständigkeit begründet ist, sondern auf puren Eigensinn. Und Lewontitsch und ich begannen uns darüber zu schämen, weil wir dort nur solches sahen, was für den friedlichen Gläubigen beleidigend ist. Aber indes wir uns schämten, schwiegen wir darüber. Es gab natürlich in Moskau Ikonmaler und sogar recht kunstfertige. Aber was nütze uns das, wenn alle diese Leute nicht den Geist hatten, von dem die väterlichen Überlieferungen berichten? Bevor sich die gottesfürchtigen Maler der alten Zeiten an die heilige Kunst machten, fasteten und beteten sie, und sie leisteten für viel und für wenig Geld das Gleiche, wie es die Ehre der heiligen Darstellung erforderte. Aber jene malen nur für eine kurze Zeit, nicht mehr für die Dauer, grundieren nur mehr schwach mit Kreidefarben statt mit Alabasternen und tragen in ihrer Faulheit die Farbe mit einem Mal auf, statt wie damals 4 und selbst 5 Mal mit wasserdünner Farbe zu malen, wodurch jene die wundervolle Zartheit erreichten, die den jetzigen mangelt. Und über die Liederlichkeit der Kunst sind sie selbst alle schwach geworden, so dass sich jeder vor dem anderen rühmt und einer den anderen zur Niedrigen sucht. Aber noch schlimmer ist, dass sie sich in den Schenken zuhauf herumtreiben, dort die schlauesten Betrügereien verüben, Wein trinken und ihre Kunst schreierisch loben, das Werk der anderen aber gotteslästerlich und Teufelsmalerei nennen. Und um sie herum sitzen die Altertumshändler wie die Sperlinge hinter den Eulen, lassen die altgemalten Heiligenbilder von Hand zu Hand gehen. Sie tauschen und fälschen, räuchern sie im Kamin und machen Risse und Wurmfraß hinein. Aus Kupfer gießen sie alle möglichen Beschläge nach den Vorbildern der altgetriebenen Originale und legen Email nach der altüberlieferten Art auf. Aus gewöhnlichen Schüsseln schmieden sie Dorfbecken mit den alten gerupften Adlern, wie man sie zur Zeit Iwans des Grausamen herstellte. Sie stellen sie aus und verkaufen sie an unerfahrene Leichtgläubige als echte Dorfbecken aus den Zeiten des Grausamen. Solcher Dorfbecken gibt es jetzt viel in Russland, aber es ist alles Betrug und gewissenloser Schwindel. Mit einem Wort, die Leute betrügen einander mit Heiligtümern wie die schwarzen Zigeuner mit Pferden und treiben es so, dass man sich für sie schämen muss, wenn man überall die Sünde, die Versuchung und den Verrat am Glauben sieht. Wer sich diese Schamlosigkeit zu eigen gemacht hat, dem geht es nicht schlecht. Selbst unter den Moskauer Liebhabern finden sich viele, die sich für diesen unehrlichen Handel interessieren und sich damit brüsten. Hier habe einer mit einem Christusbild betrogen, dort ein anderer einen anderen mit einem Nikolai geprellt. Oder einem auf irgendeine niederträchtige Weise ein gefälschtes Muttergottesbild untergeschoben. All dies wurde ganz offen betrieben, man eiferte sogar darin, die unerfahrenen Gläubigen mit den Heiligtümern zum Narren zu halten. Aber mir und Lewontitsch als bäuerisch einfachen Gottesverehrern erschien dies alles so unerträglich, dass wir uns darüber grämten und erschraken. Ist es denn möglich, denken wir uns, dass unser alter, unglücklicher Glaube derart entstellt worden ist? Und indem ich mir das denke, sehe ich, dass auch er dasselbe in seinem betrübten Herzen trägt. Aber wir sprachen nicht miteinander darüber, und ich bemerkte nur, wie sich mein Jüngling immer mehr in die Einsamkeit flüchtete. Einmal schaue ich ihn an und habe Sorge, dass er jetzt in der Verwirrung seines Herzens nur nicht auf unnötige Gedanken kommen möge, und ich sage ihm, »Was hast du, Leontitsch? Worüber grämst du dich?« Der antwortet, »Nichts, Onkel, nichts. Ich bin einmal so.« »Komm, gehen wir in die Boschenin-Straße, in die Arvinaner-Schenke und versuchen dort, einen Ikonenmaler zu überreden. Heute haben zwei versprochen, hinzukommen und alte Ikonen mitzubringen. Ich habe schon eine eingehandelt und will heute noch eine bekommen.« Aber Leontitsch antwortet, »Nein, Onkelchen, geh du allein, ich geh nicht mit.« »Warum gehst du nicht mit?«, frage ich. »So«, antwortete er, »mir ist heute nicht ganz wohl.« Einmal, zweimal nötigte ich ihn nicht, aber das dritte Mal fordere ich ihn wieder auf. »Gehen wir, Leontjuschka, gehen wir, Junge.« Aber er verneigt sich rührend und bittet, »Nein, Onkelchen, weißes Täubchen, lass mich zu Hause bleiben.« »Aber was ist denn das, Ljowa? Du bist doch mit mir als Helfer hergekommen und sitzt immer zu Hause. So habe ich nicht viel von deiner Hilfe, mein Täubchen.« »Nun, du teurer Väterchen Mark Alexandrowitsch, Gebieter, fordere mich nicht auf, dorthin zu gehen, wo man isst und trinkt und unziemliche Reden über das Heilige führt. Ich könnte der Versuchung unterliegen.« Das war das erste bewusste Wort über seine Gefühle, und es traf mich ins Herz. Aber ich stritt nicht mit ihm und ging allein. An jenem Abend hatte ich ein langes Gespräch mit zwei Ikonenmalern, und durch sie widerfuhr mir ein schreckliches Leid. Es ist entsetzlich, was sie mit mir gemacht haben. Der eine hatte mir für 40 Rubel eine Ikone verkauft und ging weg. Der andere aber sagte, »Schau zu, Mensch, dass du vor dieser Ikone nicht betest.« Ich frage, warum? Er antwortete, »Weil es eine Teufelsmalerei ist.« Damit kratzt er mit dem Nagel an dem Bild an der einen Ecke, fällt die Farbschicht ab, und auf dem Grund darüber ist ein Teufelchen mit einem Schwanz gemalt. Er kratzt an einer anderen Stelle die Schicht herunter, und unter ihr ist wieder ein Teufelchen. Großer Gott, was ist denn das? Ich begann zu weinen. Das bedeutet, dass du nicht bei ihm, sondern bei mir bestellen solltest. Da sah ich klar, dass sie derselben Bande angehörten und verabredet hatten, an mir schlecht und unehrlich zu handeln. Ich hieß ihnen die Ikone zurück und ging fort, die Augen voller Tränen, und lobte Gott, dass mein Leontitsch, dessen Glaube eben im Gären war, dies nicht gesehen hatte. Wie ich nach Hause komme, sehe ich in den Fenstern des Stübchens, das wir gemietet hatten, kein Licht, sondern höre von dort ein leises, zartes Singen. Sogleich erkenne ich Leontitsch angenehme Stimme, und er singt mit einem Ausdruck, als ob er jedes Wort in Tränen badete. Ich trete leise ein und bleibe, damit er mich nicht hört, vor der Türe stehen und höre, wie er die Josefsklage singt. Wem soll ich meine Trauer sagen? Wen ruf ich zum Wehklagen? Dieser Vers, wenn Sie ihn zu kennen geruhen, ist ohne dies so klagevoll, dass man ihn nicht gleichgültig anhören kann. Und Leontitsch singt ihn und weint und schluchzt dabei. Meine Brüder haben mich verkauft. Er weint und weint, als ob er am Grabe seiner Mutter stehe und singt weiter und ruft die Erde an zur Wehklage über die Sünde der Brüder. Diese Worte können einen Menschen immer erregen, mich erregten sie aber jetzt besonders, da ich doch eben von ähnlich streitenden Brüdern weggegangen war. Die Worte hatten mich so gerührt, dass ich selbst aufschluchzte. Leontitsch hörte es, verstummt und ruft, »Onkel, hör, Onkel!« »Was denn, mein guter Junge?« sage ich. »Weißt du, wer unsere Mutter ist, von der her gesungen wird?« fragt er. »Rahel«, antwortete ich. »Nein«, entgegnete er, »in alter Zeit war es die Rahel, jetzt hat es aber eine andere, geheimnisvolle Bedeutung.« »Wieso geheimnisvoll?« frage ich. »Nun, dieses Wort hat einen verwandelten Sinn.« »Du Kind«, sage ich, »pass auf, ist es nicht gefährlich, was du hier grübelst?« »Nein«, erwidert er, »ich fühle es in meinem Herzen, dass unser Erlöser sich unseretwegen kreuzigen lässt, weil wir ihn nicht mit einigen Herzen und einigen Lippen suchen. Ich erschrak noch mehr, wohin will der Junge nur damit hinaus? Und ich sage ihm, weißt du, Lewontjuschka, gehen wir lieber schnell aus Moskau fort, in die Gegend von Nischnitschnowgorod, um dort den Ikonenmaler Sjastjan zu suchen. Ich habe heute gehört, dass er dort umherzieht. Gut, gehen wir, antwortete er. Hier in Moskau quält mich schmerzhaft ein böser Geist, aber dort sind Wälder, die Luft ist reiner, und dort, hörte ich, lebt doch der Starez Bamwa, ein Einsiedler, ganz ohne Neid und Zorn, den ich gern gesehen hätte. Der Einsiedler Bamwa, erwiderte ich ihm streng, dient der herrschenden Kirche, was haben wir mit ihm zu schaffen? Nun, was ist das für ein Unglück? Antwortete er. Eben deshalb will ich ihn ja sehen, um zu begreifen, was für ein Segen auf der herrschenden Kirche ruht. Ich wasche ihm den Kopf und sage, was ist denn das für ein Segen? Und ich fühle selbst, dass er mehr Recht hat als ich, da er danach drängt zu erforschen, während ich einfach verwerfe, was ich nicht kenne und in meinem Widerstande trotzig bin, ihm also nur Unsinn entgegne. Die Angehörigen der herrschenden Kirche, sage ich, richten sich in ihrem Glauben nicht nach dem Himmel, sondern nach dem Tor des Aristoteles und bestimmen den Weg auf dem Meere nach dem Stern des heidnischen Gottes Remphan. Du aber willst mit ihnen den Blick gemeinsam haben. Aber Lewontitsch antwortete, du fabelst, Onkel, es hat nie einen Gott Remphan gegeben, sondern alles ist durch die eine Allweisheit geschaffen. Daraufhin werde ich noch dümmer und sage, die Kirchlichen trinken Kaffee. Nun, was ist das für ein Unglück? Antwortete Lewontitsch. Der Kaffee ist eine Bohne und wurde dem König David als Geschenk dargebracht. Woher, sage ich, weißt du denn das alles? Ich habe es in Büchern gelesen. Nun wisse dann, alles steht in den Büchern nicht geschrieben. Was ist dort nicht geschrieben? Fragte er. Was? Was dort nicht geschrieben ist? Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll und poltere los. Die Kirchlichen essen Hasen und der Hase ist unrein. Beschimpfe nicht, was Gott geschaffen hat. Es ist Sünde. Wie soll ich den Hasen nicht beschimpfen, wo er doch unrein ist, von Eselsart, Zwittereigenschaften hat und beim Menschen dickes, melancholisches Blut erzeugt? Aber Lewontitsch lacht nur und sagt, Schlaf, Onkel, du redest ungereimtes Zeug. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich damals noch nicht klar wusste, was in der Seele dieses gesegneten Jünglings vorging. Ich war nur sehr erfreut, dass er nicht weitersprechen wollte, denn ich sah selbst ein, dass mein Herz nichts von dem wusste, was ich sprach, und so schwieg ich denn und dachte mir nur, während ich mich niederlegte. Nein, diese Zweifel sind bei ihm aus Gram entstanden. Morgen werden wir aufstehen und uns auf den Weg machen, dann wird sich alles in ihm zerstreuen. Für alle Fälle aber hatte ich in meinem Sinn beschlossen, einige Zeit schweigend neben ihm einherzugehen und ihm zu zeigen, dass ich noch sehr zornig auf ihn sei. Nur brachte ich in meinem wetterwendischen Charakter nicht die Kraft auf, mich böse zu stellen, und so begannen wir bald wieder miteinander zu sprechen, und nicht nur über göttliche Dinge, weil er viel belesener war als ich, sondern über die Gegend, wozu uns die riesigen dunklen Wälder anregten, durch die unser Weg führte. Ich bemühte mich, mein Moskau-Gespräch mit Lewontitsch zu vergessen und entschloss mich, auf der Hut zu sein und nicht irgendwie auf den Starez Bamwa, den Einsiedler, zu stoßen, der Lewontitsch so begeistert hatte und über dessen erhabenen Lebenswandel ich selbst unfassbare Wunder von kirchlich Gläubigen gehört hatte. Nun, denke ich mir, was soll ich mir große Sorgen machen, wenn ich ihm aus dem Weg gehe? Er selbst wird uns doch gewiss nicht suchen. Und so wandern wir friedlich und wohlbehalten und kommen schließlich in Ortschaften, in denen wir Kunde davon erhalten, dass der Ikonenmaler Sjastjan die Gegend durchziehe. Nun beginnen wir, ihn von Stadt zu Stadt und von Dorf zu suchen. Wir folgen ihm schon auf frischer Fährte. Wir erreichen ihn fast und können ihn doch nicht einholen. Wir laufen wie gekoppelte Hunde, legen Strecken von 20 bis 30 Werst ohne Rast zurück. Aber wenn wir irgendwo hinkommen, so sagt man uns, er ist hier gewesen und ist eben vor einer Stunde weggegangen. Wir eilen ihm nach, aber es gelingt uns nicht, ihn einzuholen. Einmal an einer Wegkreuzung gerate ich mit Lewontitsch in Streit. Ich sage, wir müssten rechts gehen, und er sagt links. Schließlich hätte er mich beinahe überredet, aber ich beharrte auf meiner Meinung. Wir gehen also und gehen, und schließlich merke ich, dass ich nicht mehr weiß, wohin wir geraten sind, und dass weder ein Pfad noch eine Spur weiterführt. Ich sage dem Jüngling, kehren wir um, Jova. Aber er antwortet, nein, ich kann nicht mehr weitergehen, Onkel, ich habe keine Kraft mehr. Ich frage besorgt, Kindchen, was fehlt dir denn? Und er erwidert, siehst du denn nicht, wie mich der Frost schüttelt? Ich sehe, wie er am ganzen Körper zittert und wie seine Augen umherirren. So plötzlich war es geschehen, meine werten Herren. Er hat über nichts geklagt, ist flink einhergegangen und nun setzt er sich mit einem Mal in einem Wäldchen aufs Gras, lehnt seinen Kopf an einen hohlen Baumstumpf und sagt, oh mein Gott, oh mein Kopf brennt wie Feuerflammen. Ich kann nicht weitergehen, ich kann keinen Schritt mehr machen. Und damit neigt sich der Arme zur Erde und fällt hin. Dies geschah gegen Abend. Ich war sehr erschrocken und während ich erwartete, ob sein Anfall nicht nachlassen würde, brach die Nacht herein. Es war Herbstzeit und trüb. Die Gegend war unbekannt. Ringsum nichts als Ficht und alte Tannen. Und der Knabe starb einfach hin. Was sollte ich tun? Unter Tränen sagte ich ihm, Jeruschka, Väterchen, raff dich zusammen, vielleicht erreichen wir ein Nachtlager. Aber er neigt das Köpfchen zur Seite wie eine abgemähte Blume und spricht wie im Fiebertraum. Rühr mich nicht an und fürchte dich nicht. Ich sage, ich bitte dich, Jova, wie soll man sich in solch einer unwegsamen Einöde nicht fürchten? Aber er sagt, wache, du wirst behütet werden. Ich denke, Herrgott, was ist denn mit ihm los? Trotz meiner Angst beginne ich zu horchen, und es scheint mir, als höre ich, tief im Wald, etwas knistern. Gnadenreicher Herr, denke ich mir, das ist gewiss ein wildes Tier, das uns gleich zerreißen wird. Lewontitsch kann ich schon nichts mehr zurufen, denn ich sehe, dass er gleichsam aus sich selbst herausgeflogen ist und mir enteilt. Und so bete ich nur noch. Engel Christi, beschütze uns in dieser schrecklichen Stunde. Das Knistern kommt immer näher und ist schon dicht bei uns. Ich muss Ihnen hier, meine werten Herren, eine große Gemeinheit gestehen. Ich war so verzagt, dass ich den kranken Lewontitsch an der Stelle, an der er lag, zurückließ, schnell als eine Eichkatze auf einen Baum kletterte, mich auf einen Ast setzte, mein Säbelchen zog und mit Zähnen wie ein erschreckter Wolf klappernd wartete, was da kommen würde. Plötzlich sehe ich aus der Dunkelheit, an die sich meine Augen bereits gewöhnt hatten, etwas heraustreten. Aber ich kann durchaus nicht erkennen, ob es ein Tier oder ein Räuber ist. Aber wie ich genauer hinschaue, kann ich genau unterscheiden, dass es weder das eine noch das andere ist, sondern ein kleiner Greis in einer Kutte. Ja, ich kann sogar das Beil erkennen, das im Gürtel stecken hat, und das große Holzbündel auf seinem Rücken. Er kommt auf die Lichtung heraus, atmet hastig, als wolle die Luft von allen Seiten her einsammeln, wirft dann mit einem Mal sein Bündel zur Erde und geht sofort, als habe er die Nähe eines Menschen gewittert, gerade auf meinen Gefährten zu. Er tritt ihn heran, beugt sich über ihn, schaut ihm ins Gesicht, nimmt ihn dann bei der Hand und sagt, »Steh auf, Bruder!« Und was glauben Sie? Ich sehe, wie er Lewontitsch aufstehen hilft, ihn zu seinem Bündel führt, es ihm auf die Schultern legt und sagt, »Trag es hinter mir her!« Und Lewontitsch trägt es. Ende des 10. Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Jesus, ihr Christus, ihr